Heute die 8. von 10 Folgen aus dem Roman Die Vollidioten von Eckhard Henscheid im Rahmen der Aktion Frankfurt liest ein Buch. Heute kommen wir zum Höhepunkt des Romans, zum Gipfeltreffen im Menz, jener Szenekneipe im Frankfurter Nordend. Es treten auf der legendäre Alfred Edel, ein Schauspieler, der in Filmen von Alexander Kluge zu einem Markenzeichen des deutschen, neuen deutschen Films wurde. Durch seine manische Beredsamkeit fällt Alfred Edel auch im Menz auf. Alfred Edel kommt in Begleitung von Fräulein Majewski, die doch der Erzähler für sich reservieren wollte. Im Hintergrund des Kartenspiels, das gleich beginnt, schwelt noch das unerfüllte Begehren von Herrn Jakob, das Fräulein Tschernatzke nicht erwidern will. Und außerdem erfahren Sie gleich den Grund dafür, warum man die Henscheid-Mannschaft im Menz seit den Vollidioten auch die neue Frankfurter Schule nennt. Der Kopf der alten Frankfurter Schule, Max Horkheimer, tauft persönlich. Und Hans Zischler liest weiter. Im Lokal war es zu dieser Zeit noch recht still, selbst die Herren Pettler und Dr. Mangold lehnten noch ruhig an der Theke und machten noch keinen Radau. Ein älterer, verhärmt aussehender Herr spielte mit dem Geldautomaten und erzielte, dem häufigen Erklingen von Münzen nachzuschließen, ganz erhebliche Gewinne. Bald hatten auch Eilert und ich dank ein paar einfacher Mogeleien das erste Spiel für uns entschieden und damit zwei Schnäpschen gewonnen. So zeigt man es den jungen Leuten. Sie haben ohnehin zu viel Geld. Nun betrat eine dicke ältere Frau das Lokal, setzte sich an unseren Nachbartisch hinter den Kachelofen, bestellte ein Bier und einen Korn, ergriff die herumliegende Wochenzeitung Der Heimkehrer und las dessen Leitartikel »Bausparer aufgepasst«. Es war dies, wie ich von Herrn Domingo wusste, eine Redakteurin der Zeitschrift »Elegante Welt«. Kurz nach ihr erschien der Universitätslehrer Schmidt, nahm auf einem Hocker an der Theke Platz, bekam ein Bier und versenkte sich sofort in die ebenfalls herumliegende Zeitung links. Wir begannen unser zweites Spielchen. Wiederum gab ich mir statt der vorgeschriebenen 5 ständig 6 Karten und das dreimal kluge Ehepaar Müller merkte es noch immer nicht. An der Theke flackerte eine erste Unruhe auf, nämlich der junge Herr Menz sagte laut und leidenschaftlich zu Herrn Dr. Mangold, dass, wenn diese Sauerei nicht aufhört, bekomme er Lokalverbot. Wir unterbrachen unser Spielchen und sahen, dass Herr Pettler, offenbar in der Absicht, den jungen Herrn Menz rücksichtlich seines Freundes Dr. Mangold zu besänftigen, auf diesen einredete, sich dabei wohl aber im Ton vergriff, denn der Wirt rief nun noch mächtiger als zuvor, »Und das gilt auch für Sie, und wenn Sie 10-mal Studienrat sind, Sie habe ich schon gestern verwarnt, jawohl, genau Sie!« Wieder sah man nun Herrn Pettler etwas Aufmunterndes sagen, worauf der junge Herr Menz 2-mal hintereinander und mit großem Pomp rief, »Ich sagte Lokalverbot!« Bewundernswert mutig fletschte dabei Dr. Mangold die Zähne, die Lächerlichkeit dieser Drohung zum Ausdruck bringend. »Ich frage Sie als Studienrat«, schrie nun in neu hochlodernder Wut der junge Herr Menz, »macht ein kultivierter Mensch in einem öffentlichen Lokal solche Sauereien?« Und dann, »glauben Sie, wir Gastwirte sind dazu da, solche Sauereien wieder aufzuputzen?« Diese Sauerei wollte ich mir nun doch näher ansehen, und ich schlich mich also schnell an den Ort des Geschehens heran. »Da sehen Sie«, rief mir der junge Menz zu und deutete auf einen von Herrn Dr. Mangold postierten Aschenbecher, in dem auf den Kippen ein Berg Senf aufgebaut war, auf dessen Spitze wiederum mittels 2er zusammengebundener Streichhölzer eine Art Gipfelkreuz errichtet stand. »Da sehen Sie«. Aufmerksam und nachdenklich betrachtete, von seiner sozialistischen Lektüre aufblickend, auch der Universitätsdozent Schmidt diese Sauerei. Stolz und festlich lächelte Dr. Mangold. Kaum hatten wir nun unser Kartenspiel wieder aufgenommen, da betrat Fräulein Majewski das Lokal, begleitet von einem kleinen, drahtigen und prallen Mann mit wetterfestem Struppelkopf, den ich überhaupt noch nicht kannte. Fräulein Majewski lächelte ihr »Hallo«, stellte uns den neuen Herrn als Alfred Edel vor und beide nahmen gleichsam erwartungsvoll Platz. Dabei glaubte ich sofort zu bemerken, dass dieser Herr Edel Fräulein Majewski ununterbrochen mit wieselflinken Äuglern umspielte, ja sogar aus innerer Nervosität mehrfach und rasch hintereinander den Mund in Richtung dieser Dame spitzte, und zwischendurch lächelte er uns vier freundlich und möglichst unverdächtig an. Das alles verwirrte mich so sehr, dass mir beim Kartenspiel, das wir noch schnell zu Ende führten, geradezu unverständliche Fehler unterliefen und wir allein durch Herrn Eilerts aufopferungsvollen Kampf zu einem erneuten Sieg und Schnäpschen kamen. Was hatte das nun wieder zu bedeuten, dieser Edel? Schon den dritten Abend hintereinander verlebte jetzt Fräulein Majewski ohne Herrn Johansen. Zuerst mit Herrn Hoffmann, dann bei den Negern. Und jetzt brachte sie auch noch diesen neuen Menschen Edel mit, der überhaupt nicht edel, sondern besitzergreiferisch, ja unzüchtig lächelte. Und offenbar trotz seines Struppelkopfes als Sieger aus dem ganzen Rennen hervorgehen wollte. Kaum war unser Kartenspiel beendet, teilte Herr Edel mit, dass er unser Spiel aus seiner bayerischen Phase gut kenne, nämlich er habe einmal kurz im Büro des damaligen SPD-Landesvorsitzenden Gabert gedient, er sei Mitglied der Gabert-Gang gewesen, heute dagegen sei er in der Werbebranche tätig und spiele nur zwischendurch ab und zu gewisse Rollen in den Filmen von Alexander Kluge, so etwa kürzlich den Tobler im Weltraum. Anschließend fragte Herr Edel, ob vielleicht Historiker am Tische säßen und teilte, als wir verneinten, mit, dass er nämlich das 19. Jahrhundert für eine in jeder Hinsicht faszinierende Periode halte, insbesondere die Entwicklung der verschiedenen Nationen und Staatsformen betreffend. Am faszinierendsten allerdings sei für ihn die ethnologische Eigenart des Tessins, in dem nämlich dort zwei völlig unterschiedliche Bevölkerungsgruppen absolut unabhängig nebeneinander herlebten, die einen oben, die anderen unten, buchstäblich wie es beim Brecht steht. Ich machte hier Herrn Edel ohne Furcht darauf aufmerksam, dass die Gliederung bei Brecht eine etwas andere sei, nämlich nach Licht und Dunkel. Exakt, antwortete Herr Edel ernst. In dieser Beziehung ist das Tessin eine einzigartige polithistorische Landschaft. Ebenfalls faszinierend aber sei die immer noch verkannte und von Rudolf Steiner begründete Wissenschaft der Anthroposophie, die gleichsam aus Mystik und aufgeklärtem Christentum erwachsen sei und deren Idee einer inner- und außerkosmischen Harmonie faszinierenderweise zu solch erhabenen Entdeckungen geführt habe wie der, dass zum Beispiel den Planeten bestimmte Farben zugeordnet seien. Leider schreite diese Wissenschaft nur sehr mählich voran. Er, Edel, vermisse seit 3 Jahren nennenswerte Neuveröffentlichungen. Fräulein Majewski lächelte glücklich. Herrn Edel also war es vorbehalten, Herrn Johansen aus dem Rennen zu werfen, zu meinem und indirekt auch Herrn Jakobs Schaden. Dieser Struppelkopf hatte es geschafft. Seltsam. Mit solchen losen Redensarten macht man das also heutzutage, während Herr Jakob und ich uns die fundiertesten Aussagen abringen. Nur allzu gern, fuhr Herr Edel gleichmäßig lächelnd fort, würde er sein Geschichtsstudium wieder aufnehmen, aber sein harter Beruf in der Werbung, mein 7. Beruf und der, den ich bisher am längsten ausübe, lasse das nicht zu, denn er, Edel, sei es, der heute das gesamte Denken, Fühlen und Handeln der deutschen Frau entscheidend diktiere, indem er deren faszinierenderweise sogar jahreszeitlich motivierten Wertorientierungen und Leitideen in diesem Jahr auf die zielgruppenspezifisch relevante Formel Klamotten, Kosmetik, Coitus, Kinder gebracht habe, eine Formel, die sich seither in der gesamten Bundesrepublik als Basisidee für alle Langzeitkampagnen durchgesetzt habe. Anschließend sagte Herr Edel noch etwas, das ich leider nicht verstand, weil an der Theke, da betrat gerade Herr Domingo den Raum, ein kleines Gewürge in Gang gekommen war mit verschiedenen kleinen Schreien und Gegenschreien, an deren Ende Herr Dr. Mangold von dem jungen Herrn Menz zur Tür hinausgeschoben wurde, dabei aber so bravourös verächtlich lächelte, als wollte er dem ihn mit den Worten »so« vorwärts schiebenden jungen Herrn Menz jetzt schon bedeuten, dass er ja morgen Abend doch wieder hier sein und Spaß machen werde. Übrigens ging Herr Studienrat Pettler wie aus Einspruch gegen die ungerechte Behandlung seines Freundes seinerseits trotzig hinter Herrn Menz her und verschwand ebenfalls. Angenehm überrascht über diesen lockeren Empfang setzte sich nun Herr Domingo zu uns. Bei der Vorstellung muss Herr Edel Herrn Domingos italienischen Namen registriert haben und er fragte ihn auch deshalb sofort, ob er etwa aus dem Tessin komme. Nein, sagte Herr Domingo, er wisse es zwar nicht genau, wie das mit seinen Ahnen zugegangen sei, vermutlich habe aber um die Jahrhundertwende irgend so ein venezianischer Teppichhändler seinen Kragen über die Alpen gestreckt und erkannt, dass in Deutschland auch einiges abzusahnen sei. Genau, lächelte Herr Edel dazwischen. Ein faszinierendes Jahrhundert. Ich sagte nun, um auch einmal zum Zuge zu kommen, zu Herrn Edel, der sich längst als der geheime Kommandant des Abends installiert hatte, wir hätten allerdings einen Schweizer unter uns, einen Herrn Jakob. Die Redakteurin der eleganten Welt kippte gerade flott einen neuen Korn, und dieser Herr Jakob habe auch seine Frau mitgebracht und habe eine ganz tiefe Stimme und, hier fiel mir nun absolut nichts mehr ein, würde sie sicher gern einmal kennenlernen. Interessant, antwortete Edel, lächelte sinnlos und warf einen gierigen Blick auf die Brust von Fräulein Majewski. Ich muss übrigens sagen, dass Herrn Edels Ausführungen ausnahmslos alle Mitglieder an unserem Tisch irgendwie entzückten. Auch die autoritätverachtende junge Frau Müller lauschte diesem älteren Herrn willig und teilweise sogar mit offenem Munde. Gleichfalls Herr Domingo schien zufrieden mit diesem Neuankömmling, und Fräulein Majewski machte an seiner Seite einen so restlos, ja glühend glücklichen Eindruck, dass für mich endgültig feststand, diese Frau ist für mich verloren. Ein Begräbnis ersten Ranges. »Klamotten, Kosmetik, Coitus, Kinder«, nahm Herr Edel den Faden erneut auf, »diese Formel habe die alte Frauenformel Kinder, Küche, Kirche« heute bereits restlos überholt. Als Herr Edel dies sagte, wusste ich plötzlich nicht mehr, wo eigentlich die kleinen Kinder herkamen. Erst nach einigen Sekunden erstaunten Nachdenkens fiel es mir wieder ein. »Ach ja, natürlich, was denn sonst?« Da betraten auch schon Herr Peter und Frau Johanna Knott das Lokal, begleitet von einem Herrn, den ich ebenfalls nicht kannte und der Ossenbach hieß und von dem ich, daran erinnere ich mich genau, sofort wusste, der würde einmal Bundespräsident werden. So vertrauenswürdig sah er aus und hatte auch nur noch wenige Härchen am Kopf. Und wieder ein paar Minuten später saßen plötzlich auch Herr Rösselmann und Fräulein Bitz an unserem Tisch. Wo kamen die beiden eigentlich her? Wo war Fräulein Czernatzke? Betörend, ja sphinxhaft, lächelte Fräulein Majewski und nippte an ihrem Bierchen. Da. An der Theke war schon wieder etwas im Gange oder doch im Entstehen. Der junge Herr Menz, der heute offenbar einen besonders kampffreudigen Tag hatte, schrie jetzt unbarmherzig auf jenen älteren Herrn ein, der schon den ganzen Abend über an dem Gold- und Silbergeldautomaten gespielt und immer wieder gewonnen hatte, doch man hörte jetzt von Seiten des Herrn Menz mehrmals die Worte Betrug und Schweinerei und »Der Dumme ist der Wirt«. Dabei sah man den älteren, angeschuldigten Mann scheue und gleichsam resignierende Abwehrgesten vollziehen, dann legte er einige Münzen auf den Tisch und verließ flüchtend das Lokal, in dessen der junge Menz ihm nach und weiter wütete. »Komm«, winkte mir Herr Domingo, »hier müssen wir unverzüglich einschreiten.« Und wir begaben uns also an die Theke. Dort ergab sich aus des jungen Herrn Menz nicht ganz leicht zu verstehenden Ausführungen, dass es beim Geldautomatenspiel des Alten zu gewissen Unregelmäßigkeiten und Schädigungen gekommen sein muss. Herr Menz behauptete nachdrücklich, dass der Alte nur deshalb immer so viel gewinne, weil er, und jetzt habe ich es selbst gesehen, immer von oben durch einen Schlitz Bier in den Automaten schütte und so den Apparat vollkommen beherrsche. Und ich, die Wirtschaft, muss jetzt einen neuen Automaten kaufen. »Wer ist denn dieser Alte eigentlich?« fauchte der junge Menz nach einer kleinen Pause, während der hektisch mit einem Lappen den Thekentisch rieb, als wolle er das unsittliche Verhalten des Alten gleichsam aus seinem Lokal fegen. »Niemand kennt diesen Mann, niemand wisse seinen Namen, mit niemandem rede er an der Theke, immer nur spiele er am Automaten.« »Aber das sei doch«, raunte Herr Domingo nun fast beschwörend, »das sei doch der alte Max Horkheimer.« »Wer? Was? Hoggenheim?« fragte der junge Herr Menz scharf und ungnädig zurück. »Ja, freilich, der Professor Horkheimer, einer der wertvollsten und stichhaltigsten Köpfe unserer Zeit«, erklärte Herr Domingo. »Das ist mir ein schöner Professor, der da«, konnte der Herr Menz. »Nun ja«, beschwichtigte ich, »das sei eben so. Der Professor Horkheimer sei natürlich jetzt schon ein wenig alt und verkalkt und das Geldautomatenspielen sei sozusagen seine letzte Freude. Man müsse ihm da seine Kindereien schon ein wenig nachsehen. Und es mache ihm halt den größten Spaß, wenn viel Geld herauspurzle.« »Und wenn er 10-mal der Professor Horkheim ist«, brüllte der junge Herr Menz unbeherrscht weiter, »in meinem Lokal wird anständig Automat gespielt.« Inzwischen war durch des jungen Menz anhaltendes Geschrei auch der praktisch an allem interessierte Herr Rösselmann an die Theke gelockt worden. Er hatte die Entwicklung schnell erfasst und versicherte deshalb Herrn Menz eindringlich, im Falle Horkheimer gehe es ja auch gar nicht um Unehrlichkeit und Raub, dieser hervorragende Gelehrte könne von seiner Dialektik der Aufklärung ganz fabelhaft leben. »Abgesehen von der Verfilmung des Buchs«, ergänzte Herr Domingo. Und wiederum Herr Rösselmann forderte Nachsicht mit diesem bewährten alten Denker, der nun mal seit dem Tod seines Freundes Adorno ein wenig aus dem Trott geraten sei. Außerdem sei dies hier, sagte Herr Domingo fast unwirsch, ein Lokal mit alter, kritischer Tradition. »Bei mir«, krähte nun der junge Herr Menz noch erschütternder, »haben schon der Adorno und der Dr. Mabuse, der Mabuse und wie sie alle heißen, verkehrt, und alle haben sich bisher anständig aufgeführt, sonst hätten sie kein Land mehr gesehen, wie vor 2 Stunden der Dr. Mangold.« Übrigens erklärte sich das tölpelhafte Zeug, das der junge Herr Menz da zusammenredete, wahrscheinlich aus einer falschen und noch dazu falsch aufgeschnappten Information seines Vaters. Dieser hatte nämlich Herrn Rösselmann gegenüber einmal behauptet, er habe gleich nach dem Krieg, als die Herren Gelehrten noch schauen mussten, wo sie blieben, den gesamten Vertretern der kritischen Theorie von Adorno bis Alfred Schmidt 20 Mark geliehen, beziehungsweise die Herren haben hier in die Kneipe ihre Studenten mitgebracht und Vorlesungen gehalten. Nun, das mögen später einmal die Historiker und Biografen nachprüfen. Ich jedenfalls wollte mir das Loch, in das das Bier geschüttet wurde, ansehen und kletterte dazu auf einen Stuhl. Von dort berichtete ich, dass sogar 2 Löcher da seien, eines links, das andere rechts. Herr Rösselmann wollte nun wissen, in welchen der beiden Schlitze der Professor Horkheimer sein Bier gieße, und der junge Herr Menz deutete sofort auf den rechten. Der beistehende Zeuge Tarzan Schatz bestätigte es nickend. »Ha!« rief Herr Rösselmann, »das könne nimmermehr sein. Max Horkheimer, als einer der bewährtesten Kämpfer der linken Gieße, wenn überhaupt, sein Bier wenigstens in den linken Schlitz, so vergesslich«, schüttelte Herr Domingo den Kopf, »könne er doch nicht geworden sein, der Max.« »Da sehen Sie«, heulte der junge Herr Menz auf, »was der Alkohol aus diesen Professoren macht.« An diesem Satz war nun freilich so gut wie alles unlogisch. Abgesehen davon, dass der junge Herr Menz vom Alkohol lebte, hatte ja der alte Horkheimer den Alkohol eben nicht in sich hinein, sondern in den Automaten geschüttet. Und nachdem der alte Horkheimer ja vielleicht auch noch dann und wann ein Gläschen dazu genippt hatte, hatte der junge Herr Menz sogar dabei doppelt was verdient und sollte überhaupt froh sein und so weiter. Es war aber dieser schlichte Gedankengang, dem jungen Herrn Menz nicht mehr einzutrichtern, und so begaben wir 3 Herren uns wieder an unsere Plätze zurück und berichteten unser Erlebnis, für das wir viel Anerkennung ernteten. Ja, es gelang uns damit sogar, Herrn Edel kurzzeitig die Regie zu entreißen, obwohl es doch ein leichtes gewesen wäre, hier sofort wieder aufs Tessin zu rekurrieren. Wer, Herr Edel, ist denn der wertvollste Bewohner des Tessins? Keine Ahnung, von wegen kritischer Theorie weiterführen, aber Fräulein Majewski mit Redensarten umgaunern. Jetzt kam innerhalb eines Haufens von Studenten ein sehr wilder, unschöner, sogar rothaariger Mann zur Tür herein, lief zu einem schon voll bepackten Tisch und wurde dann von mehreren jungen Damen sehr lebhaft mit »Dani« und immer wieder »Dani« begrüßt. »Der Kohn Bendit schleicht sich hier auch immer öfter an«, kommentierte Herr Knott den Vorgang. »Alle wertvollen Kräfte kommen wieder«, antwortete seufzend Herr Domingo. Und Fräulein Majewski lächelte noch immer hingebend, vollkommen in den schamlosen Fängen dieses Edel. Da überfiel mich plötzlich eine große Müdigkeit, und die nun folgenden Vorgänge, das möchte ich dem Leser gleich hier mitteilen, und er bitte seine Nachsicht, erschienen mir wie im Traum und Sonio, und streckenweise verlor ich wohl auch die Übersicht, sogar über mich selbst. Eines aber weiß ich noch ganz genau. Es fing damit an, dass mir möglicherweise in der Folge unseres Horkheimer-Erlebnisses ein philosophischer Lehrsatz einfiel und überhaupt nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte. Ein Satz, den ich, wie so viele, sogar wörtlich im Kopf herumtrage und der mir in diesem Augenblick besonders einleuchtete. Will man aber standhalten, so darf man nicht befangen bleiben im leeren Erschrecken. Sessa. Richtig. Man musste etwas dagegen tun. Widerstand leisten. Und schon stand ich wieder an der Theke. Weg von dieser Welt der Freunde von Fräulein Majewski, die mich verriet, weg von der Politfaszination des Herrn Edel, weg von Herrn Knott, der in Ibiza ausflippte, und von dieser jungen Frau Müller, die nach Afrika davonrennen wollte. Hier galt es den ungebrochenen Willen des Einzelmenschen, der sich behaupten musste, die Stellung halten, Widerstand leisten. Ich muß wohl schon eine Weile reflektierend an der Theke gelehnt haben, da hörte ich neben mir einen älteren Herrn, den ich flüchtig kannte, der Egon heißt und in der Nähe eine kleine Wirtschaft besitzt, fragen, ob er mich zu einem Bier einladen dürfe. Der erste Lohn des Widerstands. Ich nahm das Angebot an und verspürte gleich darauf, dass Herr Egon sein Knie an meines rieb. Nun, man musste standhalten. Gleich darauf fragte Herr Egon, ob ich jetzt mit ihm nach Hause gehen möchte, er würde mir auch etwas Schönes zeigen. Und erneut rieb Herr Egon. Und ich könnte auch bei ihm schlafen. Ich gestehe frei, dass ich in diesem Augenblick etwa Folgendes zusammendachte. Vorrei e non vorrei. Dieser Egon, das Optimale ist er nicht, aber er besitzt ein kleines Gasthaus, das ich vielleicht einmal beerben könnte. Herr Klosen würde den Wirt abgeben, Herr Jakob den Stammgast. Außerdem verschaffte mir die neue Lebensgemeinschaft mit Herrn Egon Unabhängigkeit gegenüber Fräulein Majewski und drittens, daran erinnere ich mich ganz genau, stellte ich mir vor, wie mir Herr Egon zum Weihnachtsfest eine elektrische Eisenbahn schenken würde mit Schranken, Drehscheibe, Leuchtsignal und Tunnels und wie schön wir dann zusammen spielen könnten. Les jeux sont faits. Ich stimmte zu. Herr Egon spendierte sofort und galant ein neues Bier. Es kommt alles, wie es kommen muss. Fahr hin, Fräulein Majewski, fahr hin, Frau Knott, Cordula Tranto, fahr du auch hin, du türkische Frau. Wollte man standhalten, so durfte man nicht befangen bleiben im leeren Erschrecken. Und dafür bekam man sogar noch eine elektrische Eisenbahn. Ich bekam aber am Ende doch keine, sondern plötzlich lehnte die junge Ehefrau Müller neben mir und schmiegte sich nachhaltig an mich. Und dann muss sich, nach ihrem später eingeholten Bericht, etwa Folgendes abgespielt haben. Der Gastwirt Egon habe dieses Schmiegen sofort bemerkt und gegenüber Frau Müller mehrfach betont, dieser Herr gehöre zu ihm. Darauf habe sie, berichtete Frau Müller, Herrn Egon bedeutet, dieser Herr sei ganz im Gegenteil ihr Verlobter und er gehöre absolut ihr an und deshalb gehe dieser Herr jetzt auch wieder ganz brav zurück an unseren Tisch. Herr Egon soll daraufhin noch eine Weile protestiert haben, aber, und daran erinnere ich mich nun wieder, irgendwann einmal fasste mich die junge Ehefrau Müller liebreich unter die Arme, führte mich zum Haupttisch zurück und zischelte mir dabei scharf zu, ich sei ein ganz blöder Esel und sie habe es von hinten nicht mehr mit ansehen und verantworten können, wie mich dieser Egon umgarnte. Und so einen Schwachsinn solle ich ja nicht noch einmal machen. Heute im Nachhinein möchte ich dazu Folgendes sagen. Natürlich bin ich der jungen Ehefrau Müller sehr dankbar, dass sie mich gerettet und Herrn Egon entwunden hat. Ich mache so etwas wahrscheinlich auch nicht wieder. Andererseits ist das noch längst kein Beweis dafür, dass wir Alten die Dummen und die Esel sind. Ich vermute vielmehr, die Aufreibungen der letzten Tage haben mich etwas übermüdet. Mein vielseitiges Engagement, meine zahllosen Funktionen, die mir von der jungen Ehefrau Müller am allerwenigsten abgenommen werden. Sollte sie doch mal Herrn Jakob betreuen. Deshalb bei aller Dankbarkeit. Diese Person braucht sich gar nicht so aufspielen. Ich meine, sie hat sich auch gar nicht aufgespielt, aber innerlich feiert sie sicher den Triumph. Das ist gemein. Ich könnte da nämlich auch ganz schön auspacken. Jedenfalls nahm ich jetzt halb beschämt, halb einfach nur benommen wieder brav am Gemeinschaftstisch Platz. Da saßen sie nach wie vor, diese Rösselmanns und Domingos, Knotz und Müllers, und schwätzten ungerührt, während ich geschlagen aus der Widerstandsbewegung zurückkehrte. Hans Zischler las im Rahmen der Aktion Frankfurt liest ein Buch, die achte von 10 Folgen aus dem Roman »Die Vollidioten« von Eckart Henscheid.